Und da ist Sieg in der Luft. Da liegt Sieg in der Luft. Da fallen Ketten. Da fallen Ketten. Ich sehe sie gerade zerbröseln, die Ketten. Naja, Ketten der Einsamkeit. Ketten der Ablehnung. Oh, Ketten des Stolzes. Ketten der chronischen Krankheiten. Sie zerbrechen jetzt in Jesu Namen. Auch nur was aus wie eine Kette. Ja? Manchmal sieht was aus, als ob es unzerbrechlich wäre. Aber ich sag dir, es ist nur Pappmaché. Das ist nur Papier. Es ist nur Papier, was dich halten will. Weißt du, in Gottes Augen ist es nur wie Papier. Papier, weißt du, es löst sich auf, es zerreißt bei der geringsten Belastung. Es zerreißt einfach. Ich habe gesehen, Diabetes. Wo ist ein paar Diabetiker hier? Weißt du, er will dieses Joch brechen heute Morgen. Ja, streck dich auf. Oder komm hier vor, komm hier vor, komm dir vor, komm dir vor. Ja? Es ist nur Papier. Es steht nur auf dem Papier. Ich danke dir für Freiheit und Durchbruch, Freiheit und Durchbruch. Bauchspeicheldrüse in die Ordnung Gottes, Herr. Voller Betrieb, voller Betrieb. Ja. Ich sehe gerade, wie Gott deinen Organismus auf vollen Betrieb setzt. Ja. Da kommt eine neue Kraft, da kommt eine neue Kraft. Und Verjüngung, Verjüngung, Verjüngung, Verjüngung, Verjüngung. Genau. Weißt du, in deinem Kopf ist so, als ob das unbesiegbar wäre, ja? So, jetzt habe ich die Diagnose Diabetes und das bleibt mir jetzt. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Weißt du, das stimmt überhaupt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. ist eine falsche Diagnose, ja? Eine falsche Diagnose, ja? Gottes Diagnose ist Heilung. Heilung, Heilung, Heilung, Heilung. Gesund, gesund, gesund. Vom Kopf bis zu den Füßen. Du bist so ein Theoretiker, ne? Wenn es geschrieben steht, ja, dann gilt's. Aber weißt du, in meinem Wort steht was anderes, oder in seinem Wort steht was anderes drin, ja? Da steht drinne. Was steht denn drin? Wer weiß, was drinne steht? Ja. Ich sende mein Wort zur Heilung für die Nationen, für dich, ja? Erlöst aus der Grube. Erlöst von dem, was der Arzt aufs Papier geschrieben hat. Ja, erlöst von deinen Laborwerten. Erlöst vom Blutzuckerspiegel. Erlöst, weißt du, erlöst, das Joch ist zerbrochen. Das Joch ist zerbrochen. Ja, es strengt dich nicht so an zu glauben, das ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, ja, es ist gar nicht so anstrengend. Gar nicht so anstrengend. Ja, so. Es ist gar nicht so anstrengend. Ja, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Vater, ich danke dir jetzt für völlige Wiederherstellung ihres ganzen Verdauungstraktes in Jesu Namen. Reizdarm hört auf. Ja. Verdauungsschwierigkeiten hören auf. Ja. Die Bauchspeicheldrüse kommt auf Trab jetzt in Jesu Namen. Und auch eine Verjüngung sehe ich jetzt. Eine Verjüngung. Eine Verjüngung. Ja. Eine Verjüngung. Ja. Er sagt mir immer 18 Jahre, ja. So 18-jährige junge Frau mit einem gesunden Körper, ja. 18 Jahre, ja, 18 Jahre, 18 Jahre. Auch dein Alter ist eine Fehldiagnose, ja. Er sagt mir 18 Jahre, weißt du, 18 Jahre. Egal, was die Welt sagt, 18 Jahre, 18 Jahre. Ja. Frei und los von diesem Joch, jetzt frei und los. Weißt du, wir müssen verstehen, dass bei Gott alles möglich ist, ja. Und wenn bei Gott alles möglich ist, dann ist auch bei uns alles möglich, ja. Alles ist möglich, ja. Dem, der glaubt, weißt du, dem, der glaubt, dem, der glaubt. Und was ist Glauben, ja? Glauben, einfach den Schalter umlegen, ja. Einfach, weißt du, das kannst du ganz einfach den Schalter umlegen, so wie du das Licht dann machst. Ja, das ist Glauben, ja? Ja, streck dich mal aus, wenn du eine andere chronische Krankheit hast, wo du denkst, das bleibt mir jetzt bis an mein selig Ende. Und Vater, ich löse das jetzt auf in Jesu Namen. Zerbricht diese Diagnose jetzt, zerbröselt zu Staub. Löse dich es auf. Vater, ich danke dir für Verjüngung der Körper. Verjüngung der Seelen, ja. Verjüngung, ja, da liegt Verjüngung in der Luft. Verjüngung, ja, Verjüngung. Streck dich aus, auch wenn du nicht krank bist. Da ist Verjüngung in der Luft, Verjüngung, Verjüngung. Verjüngung, Verjüngung. Verjüngung. Und da sind ein oder zwei, ich glaube Damen, wo die Zehen so übereinander liegen oder nicht richtig wachsen. Und Gott berührt jetzt deine Füße, weißt du? Gott liebt deine Füße. Er liebt deine Füße. Und da kommt jetzt auch Wiederherstellung. Wiederherstellung in Jesu Namen. Leg mal deine Hand auf deinen Fuß, auf deine Zehen. Ja. Und in Jesu Namen, Vater, ich danke dir, kommt jetzt Gradheit, es kommt die göttliche Ordnung in deine Zehen, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Licht zieht in der Luft, das Licht zieht in der Luft. Ich habe gesehen, wie vom Strom Gottes Öl fließt. Öl und Wein, weißt du, das Öl der Salbung, der Autorität und der Wein, weißt du, der neue Wein, ja, Der neue Wein in die neuen Schläuche. Bist du ein neuer Schlauch? Wer ist hier ein neuer Schlauch? Ja, ein neuer Schlauch. Ja, legt euch mal gegenseitig die Hände auf. Ja, ja, legt euch mal gegenseitig. Überall, wo ein neuer Schlauch ist, gehört eine Hand drauf. Ja, in Jesu Namen. Heiliger Geist, füll, füll, füll, füll. Mehr, Heiliger Geist. So, mehr, Herr. Herr, danke, dass du da bist, dass du jeden Einzelnen füllst, füllst, ja, füllst, füllst, füllst. Noch ein Tröpfchen und noch ein Tröpfchen. Da geht noch ein Tröpfchen rein. Ja, mach den Mund auf, das kommt eine Füllung von oben, eine Füllung von oben. Eine Füllung direkt von seinem Thron, eine Füllung auch hier da hinten, ja. Ihr werdet auch gefüllt. Oh, oh, oh, oh. Du brauchst eine Spezialfüllung, ne? Und ich hab noch Menschen gesehen, die so einen Abstand von Gott haben, ne? Da ist immer so ein Abstand. Und du weiß gar nicht, woran es liegt, dass du immer so auf Abstand von Gott bist. Und du hast gedacht, es liegt vielleicht an dem, was du tust oder nicht tust. Oder an dem, was Gott über dich denkt. Aber weißt du, es ist nur Stolz. Es ist nur Stolz. Weißt du, Johannes, der Jünger, hat einen Stolz weggegeben, als er sich an die Brust von Jesus geworfen hat und gelegt hat. Ja. Und so sieht dich Gott, weißt du, tut deinen Stolz weg. Ja, ich breche jede Bastion des Stolzes. Es ist auch nur Papier, weißt du. Es ist nur Papier, Papier. Ich danke dir, dass sich das alles auflöst jetzt. Ja. Oh, ja, Vater, ich danke dir, dass alles verbrennt, ja. Heu, Stroh und Papier, alles verbrennt, was nicht dahin gehört. Alles verbrennt jetzt. Herr, mit deinem Feuer, Herr, mit deinem Feuer. Herr, füll und brenn, füll und brenn. Brenn und füll. Der neben dir steht, ob er schon genug hat. Und wenn nicht, legst du ihm noch mal die Hand auf oder ihr. Ja, es soll jeder genug haben. Es soll jeder genug haben. Es soll jeder genug haben. Ja, manche sind wirklich unverschämt gierig. Unverschämt gierig, ja. Da zum Beispiel, ja. Unverschämt gierig. Wo sind die Gierigen? Da hinten auch, ja. Ja, da hinten auch, ja. Gibt es da hinten auch noch Gierige, ja. Unverschämt gierig, unverschämt gierig. Platz gehst, kannst du weiter trinken, auch während der Predigt. Hör nicht auf zu trinken. Ja, wir sind unter uns. So, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ich habe gerade zu Astrid gesagt, jetzt müssen wir aufhören, uns zu füllen, sonst kann ich nicht mehr predigen. Sonst artet das aus wie am damals mal. Ja. Wow. Ist nicht schön, einfach so in dieser Freiheit, wo der Herr ist. Oh, herzlich willkommen. Unsere Pastoren sind auch gekommen. Die waren in Frankreich. Ich glaube, die hatten eine super Zeit. Aber ich glaube, unser Pastor erzählt uns nachher da gleich noch mal ein bisschen mehr. Genau. Wow, ich muss mich jetzt kurz sammeln. Ich darf uns heute Morgen erzählen von Jesus. Ja. Cool. Genau. Wisst ihr, in so vielen Gemeinden wird die Bibel so oder so ausgelegt, ja, und da meint man, auf das muss man Schwerpunkt legen oder auf jedes muss man Schwerpunkt legen. Aber unser Fokus sollte immer Jesus sein, ja. Und ich finde es so genial, dass Jesus in Johannes 17, da hat er so richtig sein Herz ausgeschüttet, ja. Er hat gebetet, letztendlich er hat mit dem Vater gesprochen, was in seinem Herzen drin ist. Und das möchte ich einfach heute mal mit euch durchgehen, weil ja der Leib Christi, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob auf der ganzen Welt klar ist, ja, dem Leib, warum wir eigentlich hier sind. Ja, wir sind nicht hier, um mit Fingern auf anderen Gemeinden zu zeigen. Wir sind nicht hier, um unser eigenes Ding zu machen, ja, sondern wir sind hier, um unseren Fokus auf Jesus zu richten. Ja, wir sind ein Leib in ihm. Und das ist letztendlich die Gemeinde, letztendlich, ja, zusammen ist ein Leib. Und wir sind auch nicht durch Zufall hier, ja, sondern wir sind da, weil Gott einen Plan mit uns hat. Und wir sind auch nicht da und irgendwelche Lämpchen, ja, die, wenn der Wolf kommt, weglaufen, sondern wir sind ausgerüstet worden. Wir sind ausgerüstet worden mit Kraft, mit Vollmacht, ja, mit allem, was wir brauchen, um diesen Auftrag auszuführen. Und es wird ganz viel diskutiert auf der Welt, auch in Gemeinden leider. Aber wir brauchen gar nicht diskutieren. Das Einzige, was wir als Gemeinden tun dürfen, ist fokussieren auf Jesus. Uns führen lassen vom Heiligen Geist und mit ihm letztendlich gehen. Genau, und da möchte ich heute, wie gesagt, ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte starten in Johannes 17, Vers 16 bis 19 mal. Da hat er für die Jünger gebetet und da heißt es, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wisst ihr, Philipper 3, Vers 20 betont es noch mal ein bisschen mehr. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, wir sind Botschafter. Botschafter. Und allein das sagt schon ganz viel aus. Mit was identifizierst du dich? Mit was machst du dich eins? Was ist die Wahrheit letztendlich für dich? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich betone es immer wieder, und hier wird es auch schon mal oft betont, ja, aber du darfst, ja, letztendlich ist es eine Ehre, du darfst dich so sehen, wie das Wort Gottes sagt. Du hast eine neue Identität bekommen in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. Du hast eine neue Identität bekommen. Du bist aus Gott geboren worden. Nicht aus einem vergänglichen Samen, sondern aus einem unvergänglichen Samen. Aus Gott selber, aus dem Wort. So heißt es in der Bibel. Das ist deine Identität. Du bist aus Gott geboren, ihr Lieben. Ihr seid aus Gott geboren. Ja, du bist nicht mehr Mensch, du bist nicht mehr ein Lämpchen, du bist nicht mehr irgendjemand. Du bist was, wow, du bist was, wow. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist wow. Du, und ich spreche heute Morgen zu dir, ja, wenn du Jesus angenommen hast, dann spreche ich heute Morgen zu dir. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, ja, dann gebe ich dir nachher die Gelegenheit, Jesus anzunehmen. Aber nimm schon mal auf dann, was das Wort über dich sagt. Du bist versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes, ja. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Die Welt ist nicht mehr dein Zuhause. Ja, du kommst nicht aus der Welt, um irgendwas aus dem Himmel zu bekommen. Nein, du kommst aus dem Himmel, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist dein Auftrag. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Das ist wie Tag und Nacht. Du musst nicht mehr ständig kämpfen, um den Himmel reinzukommen, sondern der Himmel ist dein Zuhause. Alles, was im Himmel ist, gehört dir. Du bist ein Erbe mit Jesus, ein Miterbe mit ihm. Und du bist da, um das in die Welt hineinzubringen. Und das liegt mir so sehr auf dem Herzen, dass die Gemeinde, dass die Welt, also dass die ganzen Gemeinden in der Welt erkennen, sie müssen nicht mehr kämpfen, um in den Himmel reinzukommen, ja? Wir müssen nicht irgendwo ein Loch schaffen in den Wolken, damit wir irgendwie in den Himmel greifen können. Das ist ein ganz verkehrter Startpunkt. Das macht deine ganze Identität kaputt. Das macht alles kaputt. Weil dann bist du immer dieses Lämpchen, wenn der Wolf kommt, dass du wegrennst. Wenn du aber dir bewusst bist, dass du im Himmel bist, dass da dein Zuhause ist, dass du reinversetzt wurdest in den Himmel. Du sitzt mit Jesus zur Rechten Gottes. Ja, du bist hochversetzt mit ihm an himmlische Orte. Und da, von dort aus agierst du und bringst den Himmel auf die Erde. Da gibt's keinen Kampf mehr, in den Himmel reinzukommen. Da gibt's nur noch letztendlich das, was da ist, so viel einzupacken und hierher zu bringen. Ein Christ ist wie ein Botschafter, ja, du bist ein Botschafter. Dieser wohnt zwar in einem anderen Land, also in dieser Welt, jetzt du, aber sein Bürgerrecht, seine Loyalität und seine Kultur, seine Abstammung stammen aus seiner Heimat und deine Heimat ist der Himmel. Das sollte auch für dich gelten. Du bist eine neue Schöpfung, ja. Unser Gedankengut, alles letztendlich, sollte sich mal anpassen, was der Himmel sagt, was das Wort Gottes sagt und nicht, was diese Welt sagt. Das ist unser neues Leben. Ja, das ist unser neues Leben und da drin dürfen wir leben. Und daher ist es, ja, ist es ganz wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen. Wo ist unser Zuhause? Ja, wenn dich nächstes Mal jemand doof von der Seite anguckt, dann erinnere dich dran, hey, mein Zuhause ist direkt zur rechten Seite Gottes, ja, mein Zuhause ist direkt bei Jesus im Himmel. Und wenn er mich jetzt auch blöd angeguckt hat, was soll's, ja, ich meine, einen höheren Platz wirst du nicht mehr erreichen, ja, und wenn er dich doof angeguckt hat, dann was sein Problem und nicht dein Problem. Ich meine, ja, er sollte eigentlich gucken, ja, dass er dich anlächelt, ja, dass er zu dir kommt, ja, dass er dich um Rat fragt. Warum? Weil du hast den direkten Draht zum Himmel. Du hast den direkten Draht zu Gott, ja. Und wenn er es nicht möchte, ja, dann bet für ihn, dass er es erkennt, dass er auch zu Jesus kommt, dass er genau da auch sitzt. Genau. Wenn dein Platz direkt dort oben ist, ja, wenn dein Platz direkt im Himmel ist, bedeutet das auch, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du brauchst auch keine Entscheidungen mehr aus Angst zu treffen, ja. Deine Basis ist nicht mehr die Welt, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Deine Identität hängt nicht an deinem Job oder das, was Menschen zu dir sagen oder gesagt haben. Deine Identität hängt am Wort Gottes, was das Wort Gottes über dich sagt. Das ist deine wahre Identität. Und wenn du diese wahre Identität angenommen hast für dich und die verinnerlicht hast, ja, dann sage ich dir, dann ist egal, ob jemand vor dir fährt, der langsam fährt, ja. Dann ist egal, ob dir irgendjemand was um die Ohren haut. Dann ist egal, was passiert, ja. Dann identifizierst du dich nicht, wie toll bist du in deinem Job, sondern dann identifizierst du dich damit, wie toll hat es Jesus für mich eigentlich gemacht, dass er mich so hoch erhoben hat, ja. Und dass ich jetzt da mit ihm sein darf. Dann ist es eine ganz andere Identität. Weißt du, die Identität in deinem Job, die kann dir jeder nehmen. Weil es gibt immer Leute, die gegebenenfalls was besser können in diesem Augenblick. Oder ja, oder Leute, die dir vielleicht was Böses wollen. Oder keine Ahnung, ja. Die Identität, wenn du das daran festmachst, dann wirst du fallen. Ja, spätestens wenn du 120 bist, wirst du deinen Job nicht mehr ausführen. Dann ist deine Identität weg, ja. Na, wenn es so weitergeht mit der Rente, na, dann sind wir ja bald bei 120. Nein, sind wir nicht. Aber unser Anspruch ist doch nicht, uns zu vergleichen mit dem, was andere Leute über dich sagen. Unser Anspruch ist doch nicht, uns mit dieser Welt, mit irgendwas mit dieser Welt zu vergleichen, unsere Identität daraus zu holen. Diese Welt ist dem Verfall untersetzt durch den Teufel, ja. Diese Welt ist Verfall, sie verfällt, ja. Gott wird diese Welt zerstören und eine neue machen letztendlich, ja. Und du willst doch nicht deine Identität daran hängen, was zerstört wird. Deine Identität sollte doch sein, das für immer und ewig gilt. Und was ist deine Identität? Das Wort, weil das verändert sich nicht, weil das Wort ist Gott. Amen. Deine Gesundheit, um es noch abzurunden, deine finanzielle Sicherheit sollte auch nicht von der Welt abhängen. Ja? Deine Gesundheit, deine finanzielle Sicherheit sollte auch vom Wort abhängen. Was sagt das Wort über meine Sicherheit? Was sagt das Wort über meine Gesundheit? Ich kann es dir sagen. Durch seine Wunden bist du geheilt. Er ist dein Versorger. Egal was kommt oder wie auch was kommen möchte, er schaut nach dir. Er versorgt dich. Du wirst mehr als Genüge haben, steht im Wort Gottes. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Du hast die Wahl. Auf was verlässt du dich? Auf dein Aktiendepot oder auf das Wort? Ich sag dir, nimm das Wort und dein Aktiendepot geht in die Höhe. Ja? Weil er wird dich niemals im Stich lassen. Er möchte auch nicht, dass du arm bist. Ja? Auch das muss aus unseren Köpfen raus. Ja? Abraham war reich. Isaak war sehr reich. Ja? Sie haben ihn beneidet. Letztendlich, ja. Die mussten sich trennen. Adam musste sich mit Lot trennen, weil es einfach nicht mehr ausgereicht hat, das Land, ja. Sie mussten sich trennen. Du gehst dahin, ich gehe dahin. Dort, wo Abraham gegangen ist, was ist da passiert? Alles wieder gesprießt und er ist weitergewachsen, ja. Also egal, welche Umstände du auch hast in der Welt, wenn du deinen Fokus auf ihn setzt, auf das Wort, dann wird es funktionieren. Auch wenn es gerade arm ausschaut, ja. Auch wenn es gerade nicht so gut ausschaut. Auf sein Wort. Und Mangel muss gehen. Und der Punkt ist immer wieder der gleiche. Nach was richten wir uns aus? Auf was schauen wir? Ja? Die Welt, den Umständen oder das Wort Jesus? Und Jesus sagt ganz klar in Johannes 17, das Wort ist die Wahrheit. Ja? Das Wort ist die Wahrheit. Und für alle, die meine letzten oder die anderen Predigten auch verpasst haben, ja, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, ja, es gibt eine Wahrheit hier auf dieser Welt, wenn der Arzt zu dir sagt, ja, du hast einen Knochenbruch, dann hast du einen Knochenbruch, der lügt dich nicht an, ja, das ist die Wahrheit. Wenn dein Bankkonto Minus sagt, dann kannst du nicht sagen, der Banker, die Bank ist eine große Lüge, was die alles da machen, ja, das stimmt doch alles gar nicht, ja. Für die Welt ist es die Wahrheit. Aber es gibt eine höhere Wahrheit und das ist Gottes Wort. Und wenn du in der höheren Wahrheit lebst, dann wirst du auch das Ergebnis bekommen von der höheren Wahrheit. Kurz gefasst. Es geht ja dann weiter. Ja, da heißt es dann, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Auch hier steckt einiges drin. Ja. 2. Korinther 20 hat es geheißen, wir sind Botschafter. Ja? Wir sind anstatt Jesus hier in dieser Welt. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. Das bedeutet letztendlich, ja, er sendet die Jünger aus, aber kommen wir auch gleich nochmal, du bist ein Jünger, ja, aber er hat Jesus nicht einfach so ausgesandt. Ja, jetzt gehst du mal auf die Welt und dann guckst du mal, was passiert, ja. Nein, auch Jesus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch er hat Kraft letztendlich bekommen. Auch er letztendlich wurde nicht einfach so in diese Welt hineingesandt. Und vielmehr auch noch wir. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er hat uns den Heiligen Geist dann zurückgelassen, in Anführungszeichen. Ja, letztendlich ist es die Connection schlechthin. Damit lebt Gott in uns. Du würdest nicht einfach so auf dieser Welt hier und jetzt gucken wir mal, was passiert und das soll er alles mal machen oder sie aus ihrer eigenen Kraft. Nein. Es geht immer darum, die richtige Quelle anzuzapfen, den Heiligen Geist aus dieser Quelle heraus zu leben und aus dieser Quelle heraus den Himmel auf die Erde zu bringen. Es ist nicht deine Kraft, aus die es darauf ankommt. Es ist nicht deine tolle, keine Ahnung, dein tolles Mindset, sondern es ist immer er durch dich. Er durch dich. Und du bist der Touchpoint für ihn, in die Welt hinein. Du bist der Touchpoint für die Welt mit Gott. Ja? Und das ist wirklich wichtig, aber das ist auch so genial, ja? Weil der Heilige Geist ist in dir und damit mit all seinen Früchten, ja? Und da sagt man auch immer, oh, wir müssen mehr für Freude beten, wir müssen mehr für Geduld beten und so weiter. Hey, die Früchte des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn du das heute noch nicht hast, ja, dann geh nicht auf die Knie und heul rum, Entschuldigung, wenn ich das so direkt gesagt habe, sondern streck dich aus und sag, Heiliger Geist, du lebst in mir. Heiliger Geist, du siehst, ja, Selbstbeherrschung ist noch nicht meine Königsdisziplin gerade. Ja, ich brauche da mehr. Wirke du durch mich, ja, die Frucht ist in mir. Ich lasse jetzt fließen. Wirke du noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Heiliger Geist, übernimm noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, es ist da. Wenn du mehr Liebe brauchst, wenn du sagst, oh, ich bin so abgeschlossen, ja, und ich bin so abgeschottet, ja, vielleicht auch gerade am Livestream habe ich gerade den Eindruck, lass einfach mal gerade die Liebe fließen. Oh, Heiliger Geist, touch ihn, touch sie mit deiner Liebe, durchflute, du lebst in ihn, Lord, diese Liebe, ja, ich sehe einfach gerade, wie sie einfach durch den ganzen Körper durchgeht, durch dein ganzes Nervensystem, ja, wie er dich gerade einhüllt mit seiner Liebe, ja, du musst nicht betteln darum, es gehört bereits dir. Aber das Einzige, was du tun darfst, du darfst es nehmen. Nimm es. Mach es dir bewusst. Ja? Wenn Selbstbeherrschung, ich bleibe gerade bei der Selbstbeherrschung immer noch, ich glaube, einige haben da noch das eine oder andere Thema vielleicht, ja, dann sag einfach, ich habe Selbstbeherrschung, dadurch den Heiligen Geist in mir. Es ist da. Und wenn es nächstes Mal vielleicht nicht ganz so gut klappt, dann spreche es trotzdem über dir aus. Ja, Selbstbeherrschung gehört mir. Es gehört mir. Und du wirst sehen, wie es besser und besser und besser wird. Halleluja. Wir nehmen es, indem wir es glauben, dass es da ist. Ja, wenn du hoffst, dass es irgendwann kommt, dann ist es kein Glaube, dann ist es Hoffnung. Glaube sagt, es ist jetzt da, auch wenn du es noch nicht siehst. Deswegen darfst du es auch sprechen, auch wenn du es noch nicht siehst, dass du geheilt bist. Deswegen darfst du auch sprechen, ja, dass du frei von Angst bist, auch wenn vielleicht noch Angst da ist. Ja. Deswegen darfst du sprechen, dass du Freude hast, dass du Liebe hast, auch wenn du es vielleicht gerade noch nicht spürst. Glaube und Spüren ist ein Widerspruch. Das passt nicht zusammen. Du glaubst das, was du hast und wer du bist und lässt es dir von keinem mehr rauben. Amen. Genau, jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen. Geistlich gesehen, wie gesagt, hast du alles. Geistlich gesehen bist du im Himmel. Ja, geistlich gesehen ist alles da. Und du darfst es im Glauben nehmen und hier sichtbar reinbringen. Und weil ich jetzt immer auch von dem Gebet spreche, was Jesus für die Jünger gesprochen hat, ja, in Matthäus 28, nur noch zum Abrunden, Vers 19 heißt es: Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wenn du Jesus angenommen hast, ja, wenn du ihn angenommen hast, bist du ein Jünger. Und du darfst das, seinen Herzenswunsch, was ich gerade vorgelesen habe, darfst du annehmen. Ja. Es geht aber dann auch noch weiter. Jesus hat noch mehr auf dem Herzen gehabt, ja, bevor er festgenommen wurde. Und da geht es weiter in Vers 20 bis 23. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur veränderten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ja, hier steckt jetzt einiges drin. Hier geht es zum einen um eine vertikale als auch um eine horizontale Einheit. Ja? Die horizontale ist, wo Jesus einfach sagt, der Vater und Jesus, aber auch wir sind eins. Wir sind eins. Ja? Da gibt es keine Trennung mehr. Wir sind eins. Du bist eins mit Gott. Du bist eins mit Jesus. Du bist eins geworden mit Gott, dem Vater. Ja? Aber auch die horizontale, ja, das heißt, wir untereinander sind ein Leib wiederum, auch wir sind eins in ihm letztendlich. Und wenn man sich das vorstellt, ja, Gott in uns, wir in ihm, hey, das ist eine Stärke, das ist eine Kraft, das ist eine Quelle, wo wir, glaube ich, noch oft meditieren dürfen, was diese Quelle, was diese Kraft eigentlich für Auswirkungen hat, wenn die zusammen vorwärts geht wie ein Mann. Ja, da kann ich verstehen, wenn jemand den Himmel gesehen hat oder im Himmel war und er sagt, er ist leuchtend hell, ja, das kannst du gar nicht vergleichen mit einer Sonne. Ich glaube einfach, wenn diese Power zusammenkommt, ja, da ist die stärkste Atomexplosion ein Scherz dagegen, ja, weil es einfach wow ist, ja, weil es einfach, das kannst du in Worte gar nicht mehr aussprechen, ja, da ist einfach wow, ja, da ist wow. Und dieses Wow ist letztendlich schon in dir, wenn du sprichst, ja. Wenn jetzt aber eine ganze Gemeinde in Einheit geht, dann hat es noch einen größeren Effekt. Wenn die ganzen Gemeinden auf der Welt mal in Einheit nach vorangehen würde, ja, dann sage ich dir, die ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Genau. Und letztendlich diese vertikale sowie die horizontale Einheit ist geprägt, und das ist letztendlich das Fundament, durch Liebe. Liebe. Liebe ist immer der Schlüssel. Also wenn du nach dem Schlüssel suchst für dich, Liebe. Ja? Also wenn du jetzt dich mit jemandem gestritten hast, ja, und du suchst nach dem Schlüssel, wie wieder Vereinigung reinkommt, ich sag dir den Schlüssel, Liebe. Ja? Es ist immer Liebe, weil Gott ist Liebe. Es ist nie Finger zeigen, es ist nie sagen, du hast irgendwas total schlecht gemacht, deswegen weg mit dir, ich habe keinen Bock mehr auf dich oder so. Oder du hast was Falsches gesagt, ja, da bin ich jetzt total gekränkt oder irgendwie sowas. Na, ich rede nie wieder ein Wort mit dir. Falsch, falsch. Diese Beziehung, diese Einheit ist Liebe. Liebe miteinander, zueinander, von letztendlich kommt die Liebe von oben, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, sonst wären wir gar nicht fähig, das zu tun, ja. Aber mit dieser Liebe sind wir fähig, alles letztendlich zu überwinden hier auf dieser Welt. Du hast es überwunden durch Jesus, weil er am Kreuz für dich gestorben ist, weil er die Liebe dir gezeigt hat, welch große Liebe er für dich hat. Deswegen, du und ich machen den Unterschied in dieser Welt. Die Welt ist Angst. Die Welt regiert oder wird regiert durch Angst. Du und ich werden geführt aus Liebe. Wow. Ja? Wow. Und diese Liebe ist auch letztendlich so wichtig, ja. Weil diese Liebe die Substanz ist, und es geht auch weiter in dem Vers, ja, wir haben die gleiche Herrlichkeit bekommen, die Jesus vom Vater bekommen hat. Diese Substanz Gottes, diese Herrlichkeit Gottes ist in dir. Du hast die gleiche Herrlichkeit bekommen, wie Jesus bekommen hat, und Jesus hat die gleiche Herrlichkeit bekommen, wie es der Vater hat. Du bist in dieser Herrlichkeit drin, und diese Herrlichkeit ist sein Wesen, seine Substanz, alles, was ihn ausmacht. Und ich glaube, wenn wir an dieses Level mal kommen, wo wir es kapieren, wirklich kapieren im Alltag, in jeder Sekunde, was das bedeutet, ja, dann hat es Auswirkungen, die sind, ne, wow. Warum passieren denn Wunder? Wunder passieren, weil das Übernatürliche auf das Natürliche trifft und dadurch Veränderung reinbringt. Diese Herrlichkeit ist übernatürlich. Diese Herrlichkeit ist in dir. Du bist übernatürlich. Und wenn du jetzt in die Welt hinausgehst, sei dir einfach mal bewusst, dass alles, was du anfasst, mit jedem, den du sprichst, dass das Übernatürliche auf das Natürliche trifft, und das muss Auswirkungen haben. Und das lesen wir auch in der Bibel. Überall, wo sich die Herrlichkeit manifestiert hat, sind Zeichen und Wunder die Folge gewesen. Überall. Warum? Gott ist übernatürlich, ja? Gott ist übernatürlich. Zeichen und Wunder, wie auch manchmal noch auf der Welt gepredigt wird, waren nicht zu Zeiten Jesus normal, sondern sie sind heute noch normal. Weil Gott ist der Gleiche. Und wenn sein Wesen, seine Herrlichkeit in uns lebt, wenn der Heilige Geist in uns lebt und er Freiraum hat, letztendlich ist es ja er, der dann durch dich wirkt, ja. Wenn diese Substanz heute noch da ist und es sagt das Wort Gottes, wie kannst du auf die Idee kommen, dass Zeichen und Wunder heute nicht mehr da sind? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Du kannst Zeichen und Wunder und Gott nicht auseinanderhalten. Überall, wo Gott auftritt, ist Zeichen und Wunder. Du kannst, wenn du im Himmel bist, ja, also so richtig physisch, also wenn du gestorben bist, ja, dann kannst du sagen, okay, jetzt lebe ich im Übernatürlichen, ja, jetzt ist es normal, ja, jetzt ist es Normalität, aber hier für diese Welt, solange der Teufel noch da ist, ja, solange das alles noch so ist, solange die Welt dem Verfall unterworfen ist, ja, solange ist es normal, dass es, wenn das Übernatürliche auf das Natürliche trifft, das, was passiert. Es ist normal. Und deswegen gehören Zeichen und Wunder zu einer Gemeinde. Amen. Und dann kommen wir zu einem der Höhepunkte, ja, als Jesus sagt, dass er den Vater, dass der Vater uns so liebt, wie er Jesus liebt. Und da reicht die nächsten 20 Minuten nicht aus, deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Aber ich kann dir nur empfehlen, meditier darüber. Wenn du darüber meditierst, was das eigentlich bedeutet, dass Gott dich so sehr liebt, wie er Jesus geliebt hat, ich sag dir, dann wird dein Leben einfacher. Es wird immer einfacher und einfacher und einfacher. Warum? Ich mach's kurz. Wenn Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, dem alles möglich ist, dem nichts unmöglich ist, es gibt nichts, was höher ist wie Gott, es gibt keine Kraft, keine Gewalt, keine Autorität, die höher ist wie Gott. Gott ist Gott und steht über allem. Es gibt nichts Höheres. Wenn er dich so sehr liebt, wie er seinen Sohn geliebt hat oder liebt, was oder wer sollte gegen dich sein? Was oder wer sollte oder was sollte dir so Schlimmes passieren, dass Gott nicht sagt, ich bin da? Ich bin da. Ja, manche Sachen laufen vielleicht nicht so, wie wir es uns ausgemalt haben. Manche Sachen sind vielleicht anders oder verlaufen vielleicht anders. Aber heißt es deswegen, dass Gott nicht da drin ist? Heißt es deswegen, dass ich jetzt Angst bekommen muss? Heißt es deswegen, dass ich jetzt mir, wow, alles Mögliche schwarz malen muss? Nein. Hab diesen Gedanken mal. wenn irgendwie ein Umstand wieder kommt. Oder vielleicht bist du gerade im Umstand drin. Oder wenn du irgendwie mit deinen seelischen, mit deiner Seele irgendwas noch ist, wenn Trauma noch drin ist oder was auch immer. Wenn der Höchste, den es überhaupt gibt, dich so sehr liebt, wie er Jesus liebt, hey, dann lass dich doch einfach mal reinfallen. Dann lass dich doch einfach mal in diese Liebe reinfallen und sag, Herr, durchströme mich bitte mit deiner Liebe. Durchströme mich noch mehr. Da ist noch was in meiner Seele. Wisch es weg, wisch es weg. Da ist vielleicht noch Angst, ich weiß es nicht, aber Herr, ich entscheide mich. Du hast die beste Zukunft für mich, ja. Du hast die beste Zukunft für mich. Ich weiß vielleicht nicht, wie in diesem Moment, wie es noch enden soll, aber ich weiß eins, wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Niemand. Ich gehe als Sieger heraus, aus jeder Situation, weil du für mich bist. Ich gehe heraus in die Welt, ich gebe es weiter, ja. Ich lasse es einfach strömen und bei dir fühle ich mich einfach 100.000%ig geborgen, weil du bist da. Weißt du, wenn du das verinnerlichst, immer mehr, dann gehen ganz viele komische Gedanken aus deinem Kopf raus. Ja? Dann wird deine Seele, kommt zur Ruhe. Ja? Du kannst wieder friedlich einschlafen. Ja? Du kannst wieder sagen, Herr, wow, morgen ist vielleicht irgendeine große Sache oder irgendwie sowas, aber weißt du was? Du gibst mir genau zum richtigen Zeitpunkt genau das, was ich brauche und ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich und ich gehe einfach weiter. Niemals stehen bleiben, auch das ist ein Tipp, ja? Niemals, oh ja, der Gott ist schon da, ha, ha, ha, ha. Immer weitergehen und Gott führt, ja? Und Gott führt. Aber es wird so viel leichter. Wir machen uns so viel Stress in unserem Leben. Ich habe mir so viel Stress in meinem Leben gemacht, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wahrscheinlich habe ich mir mehr Stress gemacht als jeder Einzelne von euch, ja? Ich habe mir so viel Stress gemacht, ja, und ich muss das und ich muss das und ich muss das und ich muss das, bis Gott mir gesagt hat, hey, komm doch mal zur Ruhe, du musst gar nichts, ja? Hör auf meine Stimme, lass dich führen und ich gebe dir alles, was du brauchst zum gewissen Zeitpunkt. Und wenn mal was nicht klappt, ja, und wenn dir irgendwie was passiert, wurscht, egal, ich drehe es rum und mach noch das Beste draus. Also vertrau doch endlich mal mir. Und das darf ich euch einfach weitergeben. Ja? Du darfst einfach da in dieser Liebe weitergehen. Und wenn du das weißt, ja, wenn du das weißt, dass Gott für dich ist, ja, dann sagst du, hey, Umstand, was willst du eigentlich von mir? Hey, Teufel, wolltest du gerade was von mir? Ja? Hey, Minderwertigkeit. Was ist das? Hey, Angst. Angst. Weg. Du hast bei mir nichts verloren. Du kennst wohl meinen Vater nicht. Du kennst wohl meinen Papa nicht, ja? Halleluja. Du kennst wohl den nicht, der in mir wohnt. Er ist größer und stärker als du. Weg. Da ich heute noch durchkommen muss, gehen wir weiter. Ich könnte noch ein paar Stunden darüber predigen, aber Johannes 17, 24. Vater, ich will das, wo ich will, Entschuldigung. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was betet hier Jesus? Was sagt hier Jesus? Was ist sein Herzenswunsch? Ich möchte, dass die, du mir gegeben hast, bei mir sind. Und da kommt das Ursprüngliche überhaupt raus, warum wir alle hier sind. Gott will Beziehung mit dir haben. Gott will Beziehung mit dir haben. Er möchte nicht, dass du nur 2 Minuten am Tag mit Gott, mit Jesus verbringst, mit dem Heiligen Geist verbringst. Er möchte Beziehung haben. Er hat Adam und Eva erschaffen, um Beziehung zu haben. Gott ist ein Beziehungstyp, ja? Gott ist ein Beziehungsgott. Gott will nicht und hat gesagt, ha, guck mal die Menschen und jetzt sollen sie da unten rumwurschteln und ihr eigenes Ding machen. Nein, das war nie seine Absicht. Nie. Jesus ist auch nicht gestorben, damit du jetzt und dein eigenes Ding treiben kannst. Nein! Gott will Beziehung mit dir. Er möchte mit dir kommunizieren. Er ist dein Papa. Er ist dein Papa. Und ich kann dir nur ans Herz legen, Geh diese Beziehung ein. Wenn du sagst, wenn du mit dem, was ich gerade gesagt habe, dich vielleicht so ein bisschen ertappt fühlst, ja, dann mach Ding fest und sag, Herr, tut mir leid, ja, ab jetzt, ja, ich will die ganze Zeit mit dir in Verbindung stehen. Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte mich mit dir austauschen. Ich möchte mit dir gehen, das, was du für mich geplant hast. Ja, ich möchte nicht meinen Alleingang drehen und sagen, hey, wer bist du? Und sonntags, oh Gott, ja, super. Montags wieder, wer ist er? Was? Gott? Jesus? Hä? Was? Sonntag wieder, juhu. Ja, ihr lacht. Hey, es ist traurig, wenn du in die Welt hinausguckst und in manchen Gemeinden reinguckst. Ich spreche nicht von Fehler machen. Ja? Fehler machen wir alle. Und ich ganz vorne dran. Ja? Ich brauche seine Gnade, ich brauche alles. Aber mein Herzenswunsch ist, ich will Beziehung mit dir haben. Ich brauche dich. Ich brauche dich wie die Luft zum Atmen. Ich brauche dich mehr als alles andere, Herr. Alles, was ich will, bist du, Herr. Ich möchte mit dir. Ich kann gar nicht mehr alleine. Ja? Ich kann nicht alleine. Und wenn ich es im Alltag mal vergessen habe, dann denke ich mir, Mist, ja, Herr, alles müssen wir jetzt nachholen. Ja? Ich brauche dich so sehr. Ich brauche dein Wort. Ich brauche dich. Ich brauche diese Quelle. Ohne die versiege ich. Ohne die gehe ich ein. Ja? Ich brauche dich einfach. Sprich du zu mir. Ja? Sprich du zu mir. Aber weißt du, was das Coole ist? Das ist jetzt mein Herz, ja. Das ist bestimmt auch euer Herz. Aber Gottes Herz ist das Gleiche. Gottes Herz ist das Gleiche. Wow, Astrid, ich habe mich so gefreut, ja. Du hast wieder 5 Minuten mit mir heute Morgen verbracht. Das ist so cool, ja. Ja. 5 Minuten war jetzt zu wenig. Stunde. Ja, er freut sich immer wieder, wenn wir mit ihm kommunizieren. Er freut sich, wenn du mit ihm gehst. Er freut sich, ja, einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, du musst doch nicht mal viel reden, du kannst dich einfach ausstrecken. Herr, komm, durchflut mich einfach. Ich brauche dich. Ich will einfach deine Gegenwart jetzt. Ich brauche dich so sehr. Ich brauche diese Nähe. Ich will diese Liebe spüren. Ich will einfach da weiter. Und du wirst merken, es kommt. Es kommt. Und es kommt. Ja. Und genauso, aber wie es bei dir kommt, kommt es auch beim Vater an. Ja. Es ist ja nicht, Liebe ist nicht einseitig. Liebe ist immer zweiseitig. Ja. Ja. Gott erwidert diese Liebe. Und da drin darfst du dich schwelen. Ja. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, ich genieße es wirklich, auch wenn du schlafen gehst, einfach dich nochmal auszustrecken. Ja, ich liebe dich. Ich danke dir für den Tag, Herr. Ich danke dir, Herr. Aber ja, der Tag, da ist einiges gelaufen. Ich brauche deine Liebe, Herr, und ich will meine Liebe auch weitergeben. Ich liebe dich so sehr. Knuddeln einfach, ja, knuddeln mit dem Vater. Ja, und du wirst alles sehen, wie es einfach ruhig wird und bin ein bisschen ausgeschweift. Genau. Also, Beziehung. Johannes 17, 25 bis 16, 26. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, Jesus möchte wirklich, dass die Welt Gott kennenlernt. Und er möchte nicht, dass die Welt Gott kennenlernt als den Richter und er ist ja eh böse. Ja, und wenn du einen Fehler machst, dann hau da nochmal richtig drauf. Ja, dann schickt er dir nochmal ein paar Krankheiten mehr. Ja, so möchte es Jesus nicht. Jesus möchte, dass die Menschen, die ihn noch nicht kennen, dass sie einfach erkennen dürfen, wie gut er ist. Eigentlich ist, wie viel Liebe eigentlich in ihm steckt, wie genial er ist, ja, dass er es nicht böse meint, sondern dass er das Beste, was er hatte, gesandt hat, seinen Sohn aus Liebe für jeden Einzelnen hier auf dieser Welt. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit und darf Jesus annehmen und Jesus sagt ja, ja, er sagt zu keinem nein, ja, er sagt ja. Und wenn er das Schlimmste auch gemacht hat, er sagt trotzdem ja, wenn er von ganzem Herzen kommt. Ja? Und so dürfen wir Jesus hinaustragen in die Welt. Ja? Wisst ihr, wir sind nicht da, um Gericht in diese Welt zu bringen. Wir sind nicht da, über andere zu richten. Du bist schlecht und ich bin gut. Nein, du und ich sind da, um die Liebe in die Welt reinzubringen, damit sie sehen, Der Vater ist in ihm. Ja. Du und ich machen den Unterschied. Wisst ihr, die Welt ist Gewalt und Angst und Dunkelheit. Die Menschen in dieser Welt sehnen sich nach einer Stabilität und nach Liebe. Wenn wir richten, wenn wir über andere richten, dann bist du nicht anders wie die Welt. Aber wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt und die Liebe fließen lässt, dann machst du den Unterschied, und zwar den gewaltigen Unterschied. Dann bist du ein Leuchtturm in der Dunkelheit. Du bist das Licht in dieser Welt, von dem Jesus spricht. Du bist das Salz, du würzt das Ganze. Du bringst ihm Wow, du bringst ihm den Wow-Effekt. Du bringst ihm den Himmel auf die Erde. Und dafür sind wir da. Und das war sein Wunsch. Halleluja. Und das ist so wichtig, wirklich. Und das ist das bei der Vorbereitung schon. Gott hat mir das so gezeigt, ja. Und Gott hat mir das so mitgegeben einfach. Du und ich, wir machen den Unterschied und wir sollten auch den Unterschied machen, ja. Und es ist sein Traum letztendlich, dass der Leib in Einheit geht. Es ist sein Traum, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Es ist sein Traum, dass wir uns nicht spalten. Der linke Arm, ja, der ist irgendwo da hinten in der Ecke, der Kopf liegt da, der Fuß liegt da, ja, und der Bauch ist auf dem Dach, ja. Da ist keine Einheit da. Da hat der Teufel ein leichtes, reinzugehen, sich den linken Arm zu schnappen, sich den Kopf zu schnappen, den rechten Arm zu schnappen und so weiter und so fort. Ja, bildlich jetzt gesprochen. Ihr hoffentlich versteht, was ich meine. Aber Gott ist es so sehr, dass wir in der Einheit vorwärts gehen. Und das fängt bei jedem Einzelnen persönlich an. Das fängt bei dir in der Familie an. Das fängt hier in der Gemeinde an. Und es geht in die ganze Welt über die Gemeinden hinweg. Einheit ist das Wort. Einheit ist das Wort. Weil, wisst ihr, Jesus hat hier in diesen Versen, nicht nur hier, aber maßgeblich auch hier, sein Herz ausgeschüttet. Er hat gesagt, was will er denn für dich? Ja? Was möchte er denn für dich? Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du ausgerüstet bist. Er möchte, dass du Gemeinschaft hast. Ja? Er möchte, dass du Botschafter bist. Er möchte, dass du die Liebe weitergibst. Er möchte, dass es dir einfach auch gut geht, dass du Freude hast. Ja? Dass du einfach, wow, ein Wow-Effekt in dieser Welt bist. Für dich persönlich, aber auch als Gemeinde, aber auch als Leib in der ganzen Welt. Und da möchte ich uns einfach ein bisschen mehr wachrütteln, wo wir einfach sagen, hey, es bringt doch nichts, wenn du auch, also hier in der Gemeinde zu sagen, hey, der andere, der ist irgendwie komisch, passt gar nicht, passt überhaupt gar nicht, ja. Ja, andere Geschwister mit auf dem Finger zu zeigen, hä, was machen denn die da in der anderen Gemeinde, die sind ja total blöd, ja, die sind ja total bescheuert, ja, die sollen da mal was anderes kämen, na, und so weiter. Passt nicht. Passt einfach nicht. Ja, wir sind nicht da, um zu richten. Wir sind da, um Liebe reinzubringen. Also wenn dir was auffällt, du darfst es gerne ansprechen, aber du sprichst es in Liebe an. Du sprichst es in Liebe an. Da fällt mir gerade ein, in Hamburg habe ich es ähnlich gehabt, ich mache noch mal kurz ein Beispiel, ja, einfach damit ihr es mal verdeutlicht. Astrid, du nimmst mir jetzt alles, was ich sage, nicht böse, bitte. Ja. Und es stimmt auch nicht, was ich jetzt sage, ja, also ich mache nur ein Beispiel. Nur auch für Livestream, ja, und für alle, die es nachher hören, ja. Astrid ist nämlich super. Aber, hey Astrid, ja, gestern, ich habe das wieder gesehen. Total bescheuert, wie du das gemacht hast, ja? Und hey, wenn du nächstes Mal für einen betest, musst du da so einen Gesichtsausdruck haben. Du kannst auch mal anders beten und leg bitte nächstes Mal die Hände auf, ja? Du hast es total bescheuert gemacht, ja, und total falsch auf dir. Das wird nie was, ja? Okay? Das ist, wenn ich richte, ja? Wenn mir aber was auffällt, was nicht gepasst hat, ja, hey Astrid, du bist so toll, ja, hey Astrid, du hast so ein super Lächeln und hey, was Gott in dich hier reingelegt hat, das ist so genial, Herr, und das kommt immer mehr weiter aus dir heraus und das ist super, ja, und hey, das ist, für mich ist es so anziehend, ja, aber nächstes Mal, ja, wenn du da vielleicht nochmal für einen betest, das hat mir so, ja, hatte ich so den Eindruck, hey, könntest du da nicht vielleicht noch die Hand auflegen, Herr, dann wird es vielleicht nochmal noch mehr Durchschlagkraft haben, ja, und dann wirst du sicherlich noch mehr erleben, noch mehr Zeichen und Wunder, aber du erlebst schon so viel, es wird immer mehr und mehr und mehr. Ich habe das Gleiche gesagt, zum gleichen Endergebnis gekommen. Astrid wird beim ersten Teil nie wieder mit mir ein Wort sprechen, ja? Die wird sich denken, was will der von mir, ja? Oder wird vielleicht auch einen anderen Geist jetzt bekommen, also wird einen anderen Geist bekommen, einen Geist von der Minderwertigkeit, je nachdem, wie ihr Charakter auch ist, ja, oder wie standfest sie auch ist im Herrn, wird vielleicht sich überlegen und sagen, was habe ich alles falsch gemacht und das ist ja schlimm und so weiter und oh nein, das wird ja nie, ich traue mich gar nicht mehr für andere zu beten, ja? Das andere ist, hoffe ich zumindest, auferbauend, ja. Wir kamen zum gleichen Ergebnis zum Schluss. Das eine ist richten und das andere ist aus Liebe, ja. Und ich möchte euch einfach ermutigen und aus Liebe zu handeln. Ihr habt keinen Grund, andere runterzumachen, ja. Ihr habt keinen Grund, weil die gleiche Quelle lebt in dir. Die gleiche Quelle, ja, wo Gott uns gegeben hat, ist in uns, ja. Es ist der Heilige Geist, ja. Es ist der Heilige Geist. Und Gott ist auch nicht anders. Er wird niemals sagen, du bist der Schlimmste, der Schlechteste und der Allerletzte aus dir wird nie was. Er wird dich immer da nehmen, wo du gerade stehst und wird dich hochheben, ja. Und wir, steht schon im Wort Gottes, wir sollen uns gemeinsam hochheben. Mit Psalmen und Lobgesängen sollen wir uns hochheben. Manche mehr mit Psalmen, manche mehr mit Lobgesängen. Ja, weiß nicht, ob es sich so gut angehört hat, wenn ich jetzt der Astrid zugesungen hätte. Aber versteht ihr, es ist immer diese Liebe, auch bei anderen Gemeinden. Zeig nicht mit dem Finger auf sie, sondern bete für sie. Ja, wenn du da einen Fehler erkennst, bete doch, geh ins Gebet. Gebet hat Macht. Zeig ihnen dann, ja, dass der Heilige Geist einfach wirkt und ja, und es immer besser und besser und besser wird. Wir haben es nicht nötig, andere zu richten. Und es ist nicht unser Job. Nochmal, es ist einfach nicht unser Job. Und das, glaube ich, ist es einfach so was, was Gott mir für heute Morgen auch nochmal mitgegeben hat. Ja, lasst uns nicht gegenseitig richten. Da kommst du in Sachen rein, wo du nicht rein willst. Und das Schlimme ist, der andere kommt genauso in Sachen rein, wo er nicht reinkommen möchte. Ja? Sondern hoch. Ja? Hoch. Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen. Wenn wir auf die Straße gehen, ja, boah, selber schuld, ja, dass du da jetzt so bist und so und das ist da alles. Ja, ja, wäre es mal anders gegangen, ne? Vielleicht habe ich es dir noch gesagt vor 2 Jahren, ne? Hättest du es mal gehört? Nein. Bringt doch alles nichts. Der andere fühlt sich danach noch schlechter. Ja, der fühlt sich noch schlechter. Wenn du ihn aber abholst und sagst, hey, okay, ist passiert, aber ich kenne da jemanden, ja, der sagt dir sogar, wenn du einen Fehler gemacht hast, ja, der holt dich da wieder raus und der umschwärmt dich, der liebt dich, der will mit dir. Komm, ich zeige ihn dir, ich erzähle von dir, ja. Komm, lass dich hochheben, da wird's besser. Deine Zukunft ist sicher, wenn du dich einfach damit mit reingibst, ja. Dann ist es was ganz anderes. Da ist es was ganz anderes, aus der Liebe heraus, aus dieser Liebe heraus. Halleluja. Genau, und dann höre ich auch auf. Diese Identität, die lässt mich einfach nicht los, ja. Und ich wollte sie jetzt eigentlich loslassen und ins Gebet reingehen, aber ich dachte mir, nee, komm, diese Identität einmal noch kurz ansprechen, ja. Weil bitte, sei dir bewusst, du bist in dieser Welt. Ja, und es kommen Herausforderungen, es kommt der Teufel und im allerschlimmsten Mal passiert das gerade, was ich euch gerade gezeigt habe. Aber tu mir einen Gefallen, du lässt dich nicht mehr vom Weg abbringen. Du lässt dir nicht mehr einreden, dass du minderwertig bist. Du lässt dir nicht mehr einreden, dass du die schlechteste Person bist. Du lässt dir nicht mehr einreden, dass mit dir nichts mehr, dass Hopfen und Malz verloren ist bei dir, ja, sondern du schaust auf das Wort. Da holst du deine Identität her. und du sagst, Herr, du kennst gerade meine Gefühle. Durchströme mich einfach mit deiner Liebe, mit deiner Ruhe jetzt gerade. Und ich bin wertvoll, ich bin geliebt, du hast deinen Sohn für mich gegeben. Wow, ich bin kostbar vor deinen Augen, ich bin eine Perle vor deinen Augen. Und ich danke dir, Herr, dass ich dein Kind sein darf. Halleluja. Oh, jetzt bin ich schon voll in der Liebe. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich glaube gerade, vielleicht kann jemand ein Klavier spielen, ich glaube, wir gehen einfach kurz über. Ich glaube einfach, Gott möchte gerade jetzt. Ich glaube, es sind wirklich Menschen noch hier, die einen seelischen Schmerz haben, die wirklich noch nicht ganz einfach eingetränkt sind, auch in dieser Identität. Und ich habe einfach so den Eindruck, Gott möchte heute deine Seele heilen, dass jede Traurigkeit rausgeht, ja, dass jeder Schmerz rausgeht, dass jede Angst rausgeht, dass jede Bitterkeit aber auch rausgeht. Und deswegen, du darfst jetzt sitzen bleiben, wir beten dann gleich nochmal zusammen, aber lasst uns kurz eine Minute, ich bete kurz und lass uns eine Minute in dieser Liebe eingehüllt sein. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass du jede Seele, jedes Herz jetzt berührst mit deiner Liebe, direkt vom Thron. Ich sehe, wie die Liebe runterströmt. Oh, alles muss gehen, jede Minderwertigkeit, jede Angst, jede falschen Worte, die zu dir gesprochen wurde, weg in Jesu Namen. Weg. Und ich danke dir, Herr. Danke. Danke, dass du uns jetzt umhüllst, auch am Livestream, dass du uns umhüllst mit dieser Liebe. Mach einfach mal dein Herz auf und lass es einfach kurz fließen. Herr, dass du uns immer mehr einhüllst, immer mehr an dein Herz ziehst. Ja, und ich hatte gerade noch zwei Eindrücke. Ich hatte eine Frau gesehen und eine Mutter, und da ist das Kind gerade im Krankenhaus. Ja, und die Ärzte, weiß nicht, die, ja, die kümmern sich zwar drum, aber irgendwie ist es doch kritischer. Ich habe einfach den Eindruck, gerade für dich am Livestream, glaube ich, ist es, ich habe einfach gehört, wie Gott gesagt hat, spreche Leben hinein. Und das möchte ich jetzt tun. Im Namen Jesus, spreche in dieses Kind jetzt Leben hinein. In Jesu Namen. Alles, was der Feind versucht hat, ja, in Jesu Namen, weg jetzt da damit. Jede Krankheit weicht jetzt in Jesu Namen. Und wir sprechen Leben hinein. Das Kind wird leben und nicht sterben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Und dann hatte ich noch einen Mann gesehen. Du hast, ja, ich weiß nicht, eine Baufinanzierung oder irgendwas laufen auch und es hat immer gut funktioniert, aber du hast jetzt irgendwie Angst, dass du deinen Job verlierst. Vielleicht hast du auch schon eine Nachricht bekommen und ich habe einfach den Eindruck für dich, schau auf ihn, er ist dein Versorger und du wirst als Sieger herausgehen. Ja, du wirst dieses Haus nicht verlieren, das hatte ich einfach so stark und das sprechen wir jetzt auch hinein in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Versorger bist. Ich danke dir, dass er alle Zeit genug hat und sogar noch mehr hat, um zu geben. Ich danke dir, Herr, dass, ja, dass er als Sieger aus dieser Situation herausgeht in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, auch da in diese, diese Finanzen, in diesen Job sprechen wir Leben hinein in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich möchte einfach noch, und das hat mir Gott auch so aufs Herz gelegt, zum Schluss einfach noch für uns beten. Ja, ich glaube einfach, gerade diese Gemeinschaft mit Gott, die ist ihm so, so sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, der eine oder andere hat sich vielleicht heute auch ertappt gefühlt oder gesagt, da könnte es ein bisschen mehr sein vielleicht noch, oder ich habe gar nicht so sehr drauf geachtet. Und lasst uns da einfach nochmal reingehen und ich bitte euch da einfach aufzustehen, ja, euch auszustrecken auch wirklich und geht einfach im Gebet mit. Karababa Shikarababa Sandra Baba Shikoroboho Libie Sandra Karashaha Darisha Dararaba Sandra Baba Shikoroboho Levie Sandra Baba Shikoroboho Dikisien Dararaba Shikoroboho Shikarababa Shikarababa Shikarababaha. Herr, und ja, wir bitten jetzt auch um Vergebung, Herr, wo wir vielleicht noch nicht ganz so in dieser Gemeinschaft, diese Gemeinschaft gepflegt haben, Herr. Vergib uns da, Herr, und wir danken dir aber, Herr, dass du immer, dass du voller Gnade bist, Herr, dass dein Herz offen ist, Herr. Und wir kommen jetzt wirklich nochmal neu zu dir, Herr, und sagen, Herr, wir wollen diese Gemeinschaft, wir wollen nicht ohne dich, wir brauchen dich wie die Luft zum Atmen, wir brauchen deine Führung, Herr, wir brauchen deine Zurüstung, Herr, wir brauchen diese Quelle vom Himmel direkt, Herr, und wir wollen sie hier auf diese Erde bringen, ja, und ich danke dir, Herr, und jetzt streck dich aus, Herr, ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen touchst, Herr, noch mehr touchst, Herr, mit deiner Liebe, Herr, ich danke dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, jeden Einzelnen zurüstest, dass wir Licht sein dürfen, wenn wir rausgehen, dass wir ein Leuchtturm sind, egal wo wir hinkommen, dass wir ein Leuchtturm in unserer Familie sind, dass wir ein Leuchtturm sind als Gemeinde, dass wir ein Leuchtturm sind, egal wo wir rausgehen, Herr, dass wir Menschen anziehen, dass wir aus dieser Liebe, dass wir diese Liebe fließen lassen, ja, das lebendige Wasser, Herr, fließt durch uns heraus in die Straßen, in die Orte, in die Einkaufszentren, in die Arbeitsstelle, in die Familien, egal wo wir hinkommen, egal wo wir gehen, ich danke dir, Herr, jetzt für eine neue Zurüstung, für einen neuen Mut, für neue Kraft rauszugehen, deine Liebe weiterzugeben, Herr, in, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Wir wollen direkt angeschlossen sein an dein Herz, ja. Wir wollen mehr von dir, Herr. Weniger von uns, Herr. Weniger von uns. Sag einfach mal, wenn es wirklich für dich ist, wenn du das Gefühl hast, sag einfach mehr von dir, Herr, und weniger von mir. Übernimm mich ganz. Jeden Bereich meines Lebens, komm du herein, Herr. Jedes Schloss, wo ich angebracht habe, schließe ich jetzt auf. Und fließe du, Herr. Fließe du, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir dürfen gerade stehen bleiben, weil Ich habe vorher von allen denen gesprochen, die Jesus schon angenommen haben, ja. Aber wir sind ja da, um es weiterzugeben, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus auch kennenzulernen, in diese Liebe reinzugehen, ja. Himmelsbürger zu sein, ja. Diese Liebe auch wieder weitergeben zu dürfen, ja. Und deswegen, wenn du heute da bist oder am Livestream auch bist, ja, wo du sagst, hey, ich habe Jesus vielleicht noch nicht so in meinem Herzen, ja, oder ich bin vielleicht weggekommen davon. Ich möchte heute einfach nochmal klar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wirklich ein Statement setzen und sagen, ja, mein Leben gehört Jesus. Ich möchte mit ihm gehen. Ich möchte mich führen lassen von ihm. Ich möchte, dass er mein Herr ist. Ich möchte nicht mehr länger mein eigenes Ding drehen, sondern ich möchte in diese Gemeinschaft eintreten. In diese Gemeinschaft eintreten für das, was Gott mich eigentlich geschaffen hat. Ja, dieser Grundstock, ja, diese Gemeinschaft, da möchte ich heute Morgen eintreten. Wenn dich das angesprochen hat oder wenn du sagst, ja, ich kenne den noch nicht so und ich möchte Ganzes mit ihm machen, dann lass es mich einfach kurz wissen. Streck deine Hand aus, ja. Wenn du sagst, ja, ich möchte, ja, da ist eine Hand, nochmal eine Hand. Halleluja, ich danke dir, Herr. Ja, wenn es dich anspricht, dann streck deine Hand aus und sag, ich möchte heute Morgen ganz mit dir gehen. Auch am Livestream, streck auch einfach mal deine Hand aus, wenn du sagst, ich sehe sie zwar nicht, aber Gott sieht sie. Ich möchte ganze Sache mit dir machen. Halleluja, Halleluja. Und wenn du jetzt die Hand gestreckt hast, dann und den Mut natürlich hast, dann komm nach vorne. Ich möchte einfach noch mal kurz für dich beten. Ja, ich möchte einfach dir kurz die Hand auflegen. Der Heilige Geist möchte wirklich dich zurüsten. Wenn du die Hand gestreckt hast, komm nach vorne. Komm nach vorne. Trau dich. Trau dich. Halleluja. Da waren ein, zwei Leute. Ich habe die Hände gesehen. Traut euch. Kommt. Da passiert nichts Schlimmes. Mach es einfach fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt heute Morgen. Du wirst es nicht bereuen. Weißt du, ich dachte auch immer, das ist irgendwie komisch, aber ich habe es nicht bereut. Halleluja. Ich gebe dir noch kurz, ansonsten fange ich einfach so an zu beten. Halleluja, Herr. Jetzt ist deine Gelegenheit, nicht später, ne? Komm nach vorne, wenn du es machen möchtest. Ich gebe dir noch ganz kurz die Gelegenheit. Okay, dann lasst uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Da, wo ich ohne dich gelebt habe, da, wo ich mein eigenes Ding gemacht habe, wo ich nicht nach dir gefragt habe. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du all meine Schuld vergibst, die ich getan habe, die ich vielleicht gerade mache und die ich tun werde. Danke, Herr Jesus. Und ich lade dich heute ein. Komm in mein Herz. Ich sage, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Übernimm du das Steuer. Ich will nicht mehr ohne dich sein, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Und ich danke dir jetzt auch für jeden, der das Gebet mitgesprochen hat. Und ich weiß, da waren der ein oder andere. Und auch am Livestream. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ja voller Gnade bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du reingekommen bist in dieses Leben, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wow. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer happy nach so einer Predigt. Liegt aber jetzt nicht an mir. Liegt einfach, weil, ja, weil der Herr mir das ins Herz gelegt hat und ich das einfach gerne mache. Und ihr habt, ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Genau. Und es ist wirklich so wichtig, einfach ihm sein, also dass wir unser Leben ihm einfach anvertrauen und ihm wirklich alles letztendlich hinlegen, weil nur dann, und es ist nicht, weil er es braucht, ja, sondern das ist einfach, wenn du ihm alles hinlegst, nur dann kann er wirken. Nur dann kann er vermehren. Nur dann, ja. Jesus bei der Brotvermehrung, ja, da waren, die Brote waren da, die Fische waren da, aber er hat sie gesagt, bringt sie zu mir. Er hat drüber gebetet und es wurden mehr und mehr und mehr und es ist nicht ausgegangen, ja, letztendlich. Alles, was wir ihm hinlegen, vermehrt sich. Und deswegen möchte ich dir jetzt auch die Gelegenheit geben, ihm auch was hinzulegen, nämlich dein Opfer. Also du hast jetzt die Chance zu geben, ja, es ihm hinzulegen. Ich kann dir nur so viel sagen, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, ist, dass es vermehrt wird. Ja, in allen Bereichen, es wird vermehrt. Wenn du dienst, wird es vermehrt. Wenn du betest, wird es vermehrt. Wenn du dein Geld hinlegst, wird es vermehrt. Gott lässt sich nicht lumpen, sagt sein Wort. Ja, er lässt sich nicht lumpen. Deswegen hast du hier die Möglichkeit, bar zu geben oder eine Verpflichtungserklärung auszufüllen. Du am Livestream hast die Möglichkeit, über, wird gleich eingeblendet, also gleich, genau, per Überweisung zu geben, per PayPal zu geben oder per Kreditkarte zu geben. Sei einfach frei, guck, was der Heilige Geist dir sagt, aber dann tu es aus freien Stücken und mit Freude. Ja, Freude. Mit Freude. Also gib's mit Freude und lass den Wow-Effekt wirken. Ja, ihr dürft die Eimer dann rumgeben. Genau, und so ein kleines Juhu schadet nie. Und ich darf an unseren Pastor übergeben. Amen, Halleluja. Geben wir mal dem Christian nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja, so gut. So wunderbar, dass wir einen solchen wunderbaren Mann Gottes haben, der uns hier dient. Amen. Und ich wollte euch sagen, der Heilige Geist hat zu uns gesprochen und auch wir haben es auch mit unserem Core-Team besprochen. Wir wollen und werden den Christian als zweiten Pastor hier bei Glory Life in Filderstadt einsetzen. Amen. Wie findet ihr das? Halleluja. Und zwar nächsten Sonntag. So schnell geht's. Preist den Herrn. Ja, und natürlich mit Moni zusammen. Ist klar. Halleluja. Geben wir der Moni auch mal einen kräftigen Applaus für den Lobpreis heute. Ich werde nächsten Sonntag noch einiges dazu sagen. Nur schon mal so als Vorankündigung. Preist den Herrn. So gut. Und ich möchte mich hier an der Stelle auch ganz besonders bedanken bei euch für alle eure Gebete. Wir waren ja in Frankreich die letzten zwei Tage, genauer gesagt im Elsass, das ist so halb Frankreich. Aber manche sprechen da auch Elsässisch und viele verstehen Deutsch, muss man sagen, oder sprechen auch Deutsch als zumindest zweite Sprache. Aber es war wirklich eine starke Zeit, die wir hatten. Wir haben einige Fotos auch und Filme, glaube ich, mitgebracht. Also ihr könnt mal ganz kurz, wir schauen mal, ob der Ton funktioniert bei den Filmen. Könnt ihr mal den ersten Film abspielen? Es war ein früheres katholisches Kirchengebäude, das jetzt ein Versammlungssaal ist, in dem wir da die Veranstaltung gemacht haben. Und die beiden, er an der Gitarre und die blonde Frau neben ihm, das ist das Pastoren-Ehepaar dort. Und es sind lutherische Pastoren, das war eine lutherische Kirchengemeinde dort im Elsass. Und hier hat Irina ihr Lied auf Französisch gesungen. Genau, Amen. Das war ein kurzer Ausschnitt. Halleluja, war trotzdem schön. Halleluja, genau das. Das ist das Pastoren-Ehepaar dort. Wie gesagt, sind lutherische Pastoren dort im Elsass. Das Elsass ist ja lutherisch geprägt. aber absolut heiß, charismatisch. Sie haben uns erzählt, sie hat mal Heidi Baker bei sich in der Kirche gehabt und die hat 2 Stunden lang nur gelacht und sich auf den Boden gewälzt. 5 Minuten gepredigt. Das war recht herausfordernd wohl. Weißt du, wartet mal ganz kurz mit den Fotos. Ich sage noch ganz kurz dazu. Es sind einige, also wirklich auch starke Wunder passiert. Wir haben wirklich Wunderwirkung aktiviert. Wir haben gelehrt über die Herrlichkeit Gottes. Wir haben einiges gesagt, was der Christian heute Morgen auch gepredigt hat. Johannes 17 und so weiter. Und ja, es war auch ein Pastoren- und Leitertreffen war auch mit dabei, wo also auch Pfarrer und Leiter, also zum Beispiel der Leiter der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums für ganz Frankreich war dabei und dann der Pfarrer von der lutherischen Kirche in Bischwiller, das ist ein Ort dort auch im Elsass, wo wir gerade am Tag davor waren und in der Kirche von Bischwiller, wo jetzt der Pfarrer bei diesem Meeting dabei war, haben tatsächlich mal vor einigen Jahren ein Vorfahr von mir geheiratet, ja? Weil ich habe tatsächlich Vorfahren aus dem Elsass, ja, also ist interessant und war das interessant, den Pfarrer da zu treffen, der wirklich sehr offen war und ja, es war interessant, weil die Gemeinde in Bischwiller, die ist noch nicht charismatisch irgendwie geprägt, aber der Pfarrer, das ist ein junger Mann mit seiner Frau, drei Kinder, die waren da bei diesem Mitarbeiter- und Pastorentreffen und am Ende haben sie gesagt, und jetzt, wie setzen wir das jetzt bei uns in der Kirche um? Und dann konnten wir sie gleich zu Thierry, so heißt der Pastor hier, und Astrid, konnten wir sie dann verweisen und die werden sie jetzt so ein bisschen an die Hand nehmen und ein bisschen da reinführen, auch in diese Dimension des Wirkens Gottes. Halleluja. Das heißt, es breitet sich aus, da auch im Elsass. Gott hat echt mächtig gewirkt. Ja, es sind Wunder passiert. Wir haben jetzt da nur ein paar ausgewählte Bilder oder ein paar Fotos, die wir da hatten. Da zum Beispiel sind die Ohren geöffnet worden. Ja, Poli und Mel waren auch da. Ja, wo sind sie? Sind sie? Ja, genau, da drüben. Genau, sie haben uns wirklich da auch voll unterstützt. Und das war eine Ohröffnung. Das war auch stark. Das war eine Frau, die war komplett blind auf dem rechten Auge. Und Gott hat ihr Auge sofort so weit geöffnet, dass sie Formen wieder sehen konnte. Dann habe ich nochmal für sie gebetet, dann hat sie noch klarer gesehen. Also Gott ist da dabei, definitiv ihr Auge komplett zu öffnen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Genau, das war beim Predigen, das war der Pastor nochmal, der hat mich übersetzt auf Französisch. Und was haben wir noch für Bilder? Genau, diese Frau, die hat auch 2 starke Wunder erlebt. Das eine war, sie sollte eine Operation haben in der Brustwirbelsäule in Kürze und hatte starke Schmerzen und Bewegungseinschränkungen auch in der Brustwirbelsäule. Ich habe ihr gedient, ich habe mit ihr demonstriert, ich habe mit ihr Heilung demonstriert. Und sie hat so stark die Kraft Gottes erlebt, die ganzen Beschwerden, Schmerzen, alles ist vollständig verschwunden. Weiß den Herrn. Und dann hat sie dann noch bezeugt, da hat dann noch jemand ihr die Hand aufgelegt und ihr Hallux Valgus ist zurück. Irina hat ihr die Hand aufgelegt, genau. Ihr Hallux Valgus ist zurückgegangen. Weiß den Herrn. Amen. Das ist ein kreatives Wunder. Halleluja. Was hatten wir noch? Hatten wir noch was? Ja, diese Frau, das war auch stark. Die hatte mehr oder weniger Blattfüße, also die Fußgewölbe waren ziemlich platt. Und hier, da habe ich auch mit ihr demonstriert und Gott hat ihr neue Fußgewölbe gegeben und sie ist dann rumgelaufen und so schon beim ersten Schritt hat sie gesagt, wow, das ist ja völlig anders und die ganzen Schmerzen waren weg und sie war wirklich total happy und sie hat auch Heilung erlebt von, das hatte ich auch was mit ihr demonstriert und zwar Halswirbelsäulensyndrom, sie hatte ganz starke Halswirbelsäulenprobleme gehabt und Gott hat sie komplett davon befreit auch. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Und viele andere Sachen. Wir haben nicht von allem jetzt da Fotos, aber es sind viele andere Sachen noch passiert. Es war wirklich richtig eine starke Zeit und die Herrlichkeit Gottes war da. Und ja, vielen Dank für eure Gebete. Das war eine super Sache. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben, ja, segnen wir mal die Sammlung kurz zwischendurch. Halleluja. Christian, komm, segne du mit mir die Sammlung. Du hast sie eingenommen, also musst du sie auch segnen. Danke, Vater. Ja, Herr, ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Ich danke dir, Herr. Du sagst in deinem Wort, Herr, da ist Vermehrung drin, Herr. Und ich danke dir, Herr, wo jetzt, ich habe immer noch das mit Job und so weiter und finanziellen Nöten, Herr. Ich danke dir, du bist der Versorger, Herr. Und du schenkst das notwendige Kleingeld, Herr, dass wir das brauchen und auch das Große, Herr. Und alles, was gebraucht wird, du bist der Versorger, Herr. Und wir dürfen wieder weitergeben, Herr, zu deiner Ehre, Herr. Und dass einfach Vermehrung in allen Bereichen da ist. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ich wollte euch noch eine Ansage machen. Und zwar, wir haben ja am Montag in einer Woche haben wir ja unseren Notartermin für unser zukünftiges Kindergarten- und Unterkunftsgebäude. Halleluja. Amen. Noch nicht jetzt groß, das ist an die große Glocke hängen. Erst wenn der Notartermin durch ist, ist alles gut. Jetzt hatten wir letzte Woche, hatten wir so ein bisschen eine Schwierigkeit mit unserer, hä? Ja, okay, ja, was soll's, ja. Hatten wir eine Schwierigkeit mit unserer Bank, nicht weil wir das Geld nicht haben für dieses Gebäude. Tatsächlich haben wir das komplette Geld für dieses Gebäude auf unserem Konto liegen. Allerdings ist unser Problem, dass es teilweise in Festgeld angelegt ist, ja. Und die wollen uns dieses Festgeld auch nicht freigeben, ja. Und tatsächlich so, diese ganzen Festgelder werden im Lauf des nächsten Jahres fällig, also im Lauf des Jahres 2026, und die letzten werden Anfang 2027 fällig, aber das brauchen wir gar nicht mehr für das Gebäude. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen euch einfach das ans Herz legen, den Heiligen Geist mal zu fragen, ob ihr euch vorstellen könnt, uns kurzfristig ein zinsloses Darlehen zuzusagen, ja, für dieses Gebäude. Ja, das ist sozusagen die Überbrückung finanziert. Es wäre gut, wenn wir das bis nächsten Mittwoch hätten. Es gibt so Formulare, wo man zinslose Darlehen zusagen kann. Wir bräuchten noch etwa also wir haben schon jetzt seit Donnerstag, habe ich es ja auch schon angesagt, haben wir schon einige Zusagen auch bekommen. Aber wir bräuchten jetzt noch so etwa 150.000 bis 200.000 Euro etwa an zinslosen Darlehen, die uns noch zugesagt werden. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du sofort jetzt das Geld überweisen musst, sondern es geht darum, einfach, wenn du etwas frei hast auf deinem Konto, Tagesgeld irgendwo liegen hast, kriegst du ja eh nicht viel Zinsen momentan, ne? 1, was weiß ich, Prozent. Und wenn du einfach dir vorstellen kannst, das für zum Beispiel für ein halbes Jahr oder ein Jahr uns zur Verfügung zu stellen, ab Anfang diesen Jahres. Die Sache ist ja auch die, der Kaufpreis wird ja erst zum 1.4. fällig. Das heißt, es reicht, wenn du es uns zusagst, zum 1.1., 1.2. oder auch 1.3. Zusagst, dass das Darlehen zur Verfügung steht. Und dann hast du wirklich die Garantie, dass spätestens bis in einem Jahr du das Geld wiederhaben kannst, ja, weil wir das Geld ja bei uns auf dem Konto liegen haben und es dann auch frei wird. Nur bräuchten wir halt für diese Überbrückung und um jetzt einfach auch eine sozusagen Finanzierungsbestätigung auch dem Verkäufer zu geben, bis zum Notartermin, darum geht es, eine Bestätigung einfach auch für den Verkäufer bis zum Notartermin, dass das Geld vorhanden ist, bräuchten wir einfach solche Darlehenszusagen. Und wenn du eben sagst, ja gut, ich habe 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, wie viel auch immer bei mir gerade auf dem Tagesgeldkonto liegen oder auch in einem Festgeld, das vielleicht fällig wird Ende des Jahres, wo du sagen kannst, okay, dann wenn es fällig ist, dann stelle ich es euch einfach zur Verfügung für ein paar Monate oder für ein Jahr oder auch länger natürlich gerne. Wir können natürlich immer Geld brauchen nach dem Projekt, ist immer vor dem Projekt, aber einfach so, wie es dir möglich ist, ja. Natürlich, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt da aber nicht so viel frei momentan, darfst du auch gerne spenden, ja, in kleineren Beträgen und das alles macht den Unterschied, ja, auch wenn du sagst, okay, ich habe 5.000 Euro, die kann ich spenden oder 1.000 Euro oder was auch immer, dann einfach gerne auch das wird einfach unseren Kontostand sozusagen soweit erhöhen und wir glauben dem Herrn, dass wir bis nächsten Mittwoch einfach diesen kompletten Kaufpreis einfach wirklich definitiv zusagen können, mit Hilfe von zinslosen Darlehen und mit Hilfe von Spenden. Und deswegen, wenn du oder frag einfach den Heiligen Geist, schau auf deinem Konto nach, was liegt da rum, ja, wenn da nichts rumliegt, dann auch nicht schlimm, ja, also in völliger Freiheit, aber wenn du uns einfach da helfen kannst, ja, wie gesagt, es ist ja momentan sowieso so, dass du bei den Banken nicht viel Zinsen bekommst mehr. Für uns wäre es einfach wird es einfach über diese Hürde helfen, dass wir wirklich bis Mitte, Ende nächster Woche wirklich dem Verkäufer sagen können, hey, schau, hier sind die Zusagen, hier ist das Geld. Natürlich werden wir auch den Nachweis über unsere Tagesgelder, die wir haben, wir haben natürlich auch genügend Eigenkapital noch zusätzlich, dass wir jetzt auch nachweisen können, sodass der ganze Kaufpreis einfach dann, wenn wir jetzt noch etwa 200.000 Euro Nachweis haben, dann ist der ganze Kaufpreis abgesichert. Okay? Also, wenn du dir das vorstellen kannst, diese Darlehensverträge, du kannst sie entweder, wenn du über Livestream zuschaust, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Und ich dachte, vielleicht können wir es so machen, Tobi, vielleicht können wir diesen Darlehensvertrag auch auf die Glory Life Schulseite vielleicht hochladen, sodass Glory Life Schüler einfach das sich einfach runterladen können auch. Ansonsten kannst du uns einfach eine E-Mail schreiben an info@glorylife.net und dann kriegst du einfach diesen Vertrag zugesandt. Du kannst es ausfüllen, da kann man verschiedene Sachen ankreuzen, so wie du das möchtest, Rückzahlungsmöglichkeiten oder auch, wenn du sagst, okay, in einem Jahr oder was, dann mache ich einen Teil als Spende oder wie auch immer. Das kannst du da alles ankreuzen in Freiheit, so wie es einfach für dich passt. Und dann kannst du uns das einfach unterschrieben per PDF zurückschicken und dann unterschreiben wir es noch und dann kriegst du es von uns unterschrieben wieder zurück und wir haben dann den Nachweis. Okay, das ist über online kannst du das holen oder hier live natürlich vor Ort ich mache es einfach nachher am Ende so, ich lege es einfach hier vorne hin und jeder, der möchte, kann einfach vorbeikommen und sich so einen Darlehensvertrag wegnehmen und dann kannst du einfach uns da mithelfen. Halleluja. Wie gesagt, mach es möglichst schnell, sodass wir einfach dann auch den Nachweis haben. Aber wie viele von euch glauben, dass dieses Gebäude unser Gebäude ist? Halleluja, ich glaube das. Amen. Also wird es funktionieren bis kommende Woche? Das wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Der Heilige Geist wird zu den richtigen Leuten sprechen. Gut, preist den Herrn. Jetzt haben wir noch die Tücher, die gesegnet werden.